Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 11. In den letzten Folgen, oder sagen wir in der letzten Zeit, habe ich euch kulinarisch immer mehr den Osten näher gebracht. Sprich, wir waren im Waldviertel, dort habe ich euch über Mohn und Karpfen erzählt. In Wien habe ich unter anderem vom Davidspitz erzählt. Ja, und in der letzten Folge habe ich euch in die Steiermark, Burgenland, Wien und Niederösterreich geführt, um euch die Heurigen etwas näher zu bringen. Ja, in der heutigen Folge habe ich mir gedacht, schauen wir doch mal in den Westen von Österreich. Und da, genauer gesagt, nach Tirol. Bei Tirol fällt den meisten sicherlich als erstes mal Skifahren ein. Man denkt an die legendäre Streif im schönen Ort Kitzbühel oder auch an eine der vielen anderen Skigebiete in diesem Bundesland. Doch Tirol hat auch kulinarisch einiges zu bieten. Ja, da fällt einem zum Beispiel das Tiroler Kröstl ein. Doch das möchte ich heute nicht behandeln. Die heutige Folge möchte ich dem wirklich wunderbaren Tiroler Speck widmen. Bei diesem Speck handelt es sich, wie auch beim Geselchten, um ein Produkt der Bergbauern. Das Geselchte war nicht nur von den Bergbauern, das war ja generell von den Bauern, aber bei diesem Speck ist es wirklich ein reines Bergbauernprodukt. Bergbauern hatten neben Kühe für die Milchwirtschaft auch noch einige Hausschweine. Und wir wissen ja, vor vielen, vielen Jahren war ein Kühlschrank oder gar ein Gefrierschrank noch nicht wirklich gang und gäbe. Und so musste man sich einfach eine Art einfallen lassen, wie man Fleisch länger haltbarer machen konnte. Und das war mehr oder weniger die Geburt des Tiroler Specks. Tiroler Speck ist übrigens eine geschützte geografische Angabe. Das heißt, die Verarbeitung darf nur in diesem Bundesland passieren. Eine kleine Ausnahme gibt es jedoch. Und ich muss sagen, die gefällt mir persönlich nicht so ganz gut. Und zwar, das Fleisch muss nicht aus Tirol kommen, das kann durchaus auch außerhalb zugekauft werden. Und das muss einmal nicht innerhalb von Österreich sein. Sprich, die Tiroler Fleischereien können ihr Fleisch durchaus in Italien, in Deutschland, Slowenien, egal wo, können sie es zukaufen und dann ihnen im Bundesland verarbeiten. Möchte man auch davon ausgehen, dass es ein österreichisches Fleisch ist, das hier verwendet wurde, muss man nebenbei noch auf das AMA-Gütesiegel Acht geben. Denn nur dann kann man sich sicher sein, dass das Fleisch auch aus Österreich stammt. Muss aber nicht heißen, dass es aus Tirol kommt. Das kann natürlich dann aus Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg, egal wo, irgendwo aus Österreich kommen. Ich würde mal vorschlagen, wir kommen jetzt einmal zur Herstellung des Tiroler Specks. Wie wird der so lange haltbar und was ist jetzt das Besondere an diesem Speck? Zunächst einmal gibt es einen traditionellen Zuschnitt. Das heißt nichts anderes, als dass Fleisch von den Bauern in spezieller Weise geschnitten wird, damit man eben jene typischen Tiroler Speckstücke erhält. Dazu aber dann später mehr. Der erste Arbeitsgang nach dem Schneiden wäre das Suhren. In der gesägten Folge haben wir ja gelernt, dass es mehrere Arten des Suhrens gibt. Beim Tiroler Speck ist jedoch nur eine einzige erlaubt, und zwar die des Trockensuhrens. Und zwar gibt es hier auch wieder verschiedenste Rezepte, das ist klar, denn jeder hat doch irgendwie seine eigenen Familiengeheimnisse. Und so werden hier einfach mal das Pökelsalz mit diversen Kräutern und Gewürzen vermischt und danach das Fleisch eingerieben. Und das Fleisch muss dann einige Wochen lang mehr oder weniger lagern. Doch hier, muss man auch anmerken, wird das Fleisch täglich massiert, sodass mehr oder weniger die ganzen Stoffe schön eindringen können und das Fleisch mehr oder weniger bis zum Kern durchgepökelt wird. Wie bereits erwähnt, die industrielle Spritzpökelung, die ja viel, viel schneller wäre, ist hier verboten, aber auch jeglicher anderer Einsatz von Maschinen. Sprich, das Massieren wird von keiner Maschine vorgenommen, sondern vom Fleischer selbst. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum der Tiroler Speck etwas mehr kostet als anders industriell hergestellter Speck. Hat man das Ganze gesurrt, wird diese Kruste mehr oder weniger abgelöst und das Ganze wird geselcht. Doch hier wissen wir, da gibt es ja mehrere Arten. Und wenn man eine längere Haltbarkeit erreichen möchte, dann muss man, genau, kalt räuchern. Dann wird das schöne Stück Fleisch bei maximal 20 Grad über mehrere Tage geräuchert. Und hier setzen die Tiroler Fleischer auf zwei Arten von Holz. Da hätten wir zunächst Buche und Eschenholz. denn diese zwei Holzarten verleihen dem Ganzen einen ganz typischen und speziellen Geschmack. So, wenn wir jetzt das Ganze fertig gesellt haben, muss der Speck schön trocknen. Und zwar passiert das Ganze an einem luftigen und natürlich trockenen Ort, weil wenn der zu feucht wäre, hätte man ein Problem, dass das Ganze nicht ganz trocken wird. Bei diesem Vorgang ist wieder sehr viel Geschick vom Fleischermeister erforderlich. Da würde er das Ganze zu kurz trocknen, hätten wir einen viel zu wässrigen Speck, der auch noch viel zu weich wäre. Und das Ganze schmeckt dann nicht besonders gut. Würde er aber zu lange trocknen, haben wir auf der einen Seite verliert er wieder an Aroma und auf der anderen Seite wäre er viel zu hart und das ist ja auch nicht wirklich ein Genuss. Der goldene Weg liegt genau in der Mitte. Er hat schon einen gewissen Rahmen Wasser verloren, aber dafür massiv an Aroma gewonnen. Und genau dann muss der eben von der Reifekammer herausgenommen werden und kann verkauft werden. Ihr seht also, bei dieser Spezialität ist wirklich noch viel, viel Handarbeit nötig und wie schon gesagt, da versteht man's, wenn ein Stück Fleisch durchaus mal ein bisschen mehr kostet als normal industriell hergestellter Speck. Also normal unter Anführungszeichen. Vorhin habe ich erwähnt, es gibt mehrere Arten von diesem Speck. Das Ganze ist natürlich historisch bedingt, habe ich euch am Anfang erzählt. Das ist ein Produkt der Bergbauern. Grob kann man ihn mal in drei große Regionen unterscheiden. Und zwar im Nord-, Ost- und Südtiroler Speck. Letzterer zählt jedoch nicht mehr zu den österreichischen Spezialitäten, denn wir wissen ja, Südtirol gehört seit vielen Jahren zu Italien. In Nord- und Osttirol könnte man den Speck auch wieder in die einzelnen Täler aufteilen. Und wenn man es noch genauer möchte, könnte man innerhalb der Täler auf die verschiedenen Bergbauernhöfe aufteilen. Denn, wie schon gesagt, ein Bauernprodukt und da hat jeder sein eigenes Rezept und das ist heutzutage noch hochgeschützt. Vom Fleischer gesehen gibt es jedoch auch einige Varianten des Tiroler Specks. Fangen wir beim schön durchwachsenen Bauchspeck an. Den könnte man zum Beispiel wunderbar für Rindsrouladen verwenden, denn durch das Fett bleibt das Fleisch, das Rindfleisch ist schön saftig und gibt auch einen wunderbaren Geschmack ab. Dann gäbe es den Karree-Speck. Dies ist nicht so durchwachsen, eher naja, ein trockenes Fleisch unter Anführungszeichen und den würde ich zum Beispiel ganz hauchdünn geschnitten einfach zu einem wunderbaren frischen Bauernbrot dazu essen. Des Weiteren gibt es noch den Schulterspeck oder auch den Schopfspeck. Auch ein bisschen durchwachsen, jedoch nicht so stark wie der Bauchspeck. Kann man unter anderem zum Kochen verwenden, aber auch einfach nur zu einem Bauernbrot dazu essen. Ja, und zu guter Letzt kommt noch mein persönlicher Favorit, der Schinkenspeck. Schinkenspeck zeichnet sich dadurch aus, dass er großteils kein wirkliches Fett im Fleisch hat, aber auf der einen Seite ein schönes Fettrandel. Ja, und das Fettrandl kann man jetzt zum Beispiel einfach auslassen und darin dann den Rest vom Speck anbraten oder ja, was einem sonst noch alles einfällt. Welche Variante für einen selbst dann am besten ist, kann ich euch ehrlich gesagt keinen Tipp geben, das müsst ihr ganz persönlich für euch entscheiden. Jede Art von Speck hat einfach ihre Vor- und ihre Nachteile und jede hat auch ihren eigenen Eigengeschmack. Jetzt habe ich euch wieder viel über das Produkt erzählt. Wir wissen jetzt wieder Geschichtliches, wie der Speck eigentlich gemacht wird und welche Arten es davon gibt. Und somit würde ich vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Ich habe mir gedacht, ich werde euch einen Klassiker der Tiroler Küche vorstellen, und zwar die Tiroler Speckknödel. Diese habe ich euch bereits in einer etwas abgemadelt Form einer Suppeneinlage präsentiert, doch heute gibt es mal das Originalrezept aus Tirol. Für 4 Personen benötigen wir 5 Semmeln, 2 Eier, 250 ml Milch, 130 Gramm Tiroler Speck. Hier würde ich persönlich entweder Schinkenspeck, Schulter- oder Schopfspeck empfehlen. Des Weiteren benötigen wir eine Zwiebel, kleinwürfelig geschnitten, etwas Petersilie, 50 Gramm Mehl, 120 Gramm Geselchtes. Da sollte man übrigens darauf achten, dass es sich bereits um vorgekochtes Geselchtes handelt. Sollte dem nicht der Fall sein, müsst ihr die Menge noch kochen, damit es nicht roh in die Masse kommt. Und zu guter Letzt benötigen wir noch etwas Salz und Pfeffer. Mit den Zutaten ausgestattet, können wir auch schon loslegen. Zunächst einmal müssen wir die Semmel würfeln. Danach wird der Speck in kleine Stücke geschnitten und etwas in einer heißen Pfanne ausgelassen. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes. Man erhitzt eine Pfanne, gibt den Speck hinein und wartet eine Weile, bis sich das harte Fett verflüssigt. Dann spricht man vom Auslassen. Am Anschluss nimmt man das Ganze von der Herdplatte herunter und lässt es etwas auskühlen. Ist etwas Zeit vergangen, nehmen wir die Zwiebelwürfel, die Petersilie. Hier würde ich sagen, ein Esslöffel sollte reichen. Man kann aber durchaus auch mehr nehmen oder weniger. Das ist dann wieder euch überlassen. Des Weiteren nehmen wir den Speck und die Semmelwürfel und das Ganze wird dann einmal schön vermengt. Nun widmen wir uns der Milch und den Eiern. Wir nehmen die Milch, öffnen die Eier und geben Dotter und Eiklar dazu und dann wird das Ganze schön versprudelt. Das spricht, dass wir ein schönes Milch-Eier-Gemisch haben. Ja, und das nehmen wir dann her und leeren sie über unsere Semmelmischung darüber. Das rühren wir jetzt ein bisschen durch und lassen das Ganze dann für bis zu 20 Minuten schön durchziehen. Sprich, dass die Semmeln schön die Flüssigkeit aufnehmen können. In der Zwischenzeit würde ich sagen, widmen wir uns dem Geselchten. Und das wird einfach nur gewürfelt. Ist die Zeit vergangen, nehmen wir das Geselchte und das Mehl und geben das Ganze zur Masse hinzu. Und das wird dann ganz schön kräftig geknetet. Und das kneten wir so lange, bis wir eine Art homogene Masse erreicht haben, sprich bis alles wirklich schön durchgemischt wurde. Ja, nun wird es an der Zeit, einen Topf mit Wasser aufzusetzen und den zum Kochen zu bringen. Sollte das Wasser schön sprudelnd kochen, geben wir etwas Salz hinein und drehen die Temperatur sofort zurück. Den Knödel, das müsst ihr euch merken, dürfen nie im sprudelnden Wasser gekocht werden. Denn das könnte nämlich dazu führen, dass sich die Knödel in all ihre Bestandteile zerlegen. Und ja, ihr könnt mir durchaus glauben, das sieht alles anderes appetitlich aus und essen kann man das sowieso nimmer mehr. Wenn wir das gemacht haben, befeuchten wir unsere Hände und formen aus der Masse schöne Knödel. Von der Größe her würde ich persönlich sagen, können sie circa so groß sein wie kleine Orangen. Natürlich wäre es auch kein Problem, wenn man das Ganze größer macht, hat den Nebeneffekt, dass man die länger ziehen lassen muss. So als kleine Faustregel könnt ihr euch merken, so eine Tiroler Speckknödel benötigt in etwa 15 Minuten im heißen Wasser. Und wie bereits erwähnt, es darf nicht wallend, sprich sprudelnd kochen, sondern nur ganz, ganz leicht oder einfach nur so kurz vorm Siedepunkt sein. Deckel drauf und einfach die 15 Minuten warten. Und ihr solltet im Anschluss wirklich schöne Tiroler Speckknödel haben. Diese Knödel kann man nun als deftige Beilage zu einem Braten essen oder auch als Hauptgericht. Da könnte man sie auf der einen Seite als eine eher deftige Variante der gerösteten Knödel essen. Geröstete Knödel sind ganz, ganz leicht. Und zwar nehmt ihr da einfach eure Tiroler Speckknödel und schneidet sie schön würfelig. Danach wird eine Pfanne erhitzt, etwas Butterschmalz hineingegeben. Und sobald diese schön geschmolzen ist, gibt man seine Knödelwürfel hinzu und röstet diese mal schön an. Und zwar so lange, bis sie eine leicht bräunliche Kruste bekommen. Jetzt fehlen nur noch die Eier. Für 4 Personen würde ich persönlich sagen, dass 6 Eier ausreichen. Diese werden aufgeschlagen und das Eiklar mit dem Dotter schön vermischt. Diese Mischung geben wir über unsere leicht gerösteten Knödel darüber und lassen das Ganze unter leichtem Rühren stocken. Wer möchte, kann das Ganze noch mit Petersilie, Salz und Pfeffer nachwürzen. Eine andere Art und Weise, sie als Hauptgericht zu essen, wäre, dass man die Knödel einfach mit einem schönen eingebrannten Sauerkraut serviert. Dazu vielleicht noch einen Salat und man hat eine ebenfalls wirklich schmackhafte Hauptspeise. Natürlich gäbe es noch etliche weitere Gerichte, wie man Tiroler Speck verarbeiten könnte. Man könnte ihn zum Beispiel im Tiroler Kröstl verarbeiten. Oder bei der berühmten Tiroler Speckforelle. Oder vielleicht auch bei der Tiroler Leber. Oder ich höre besser auf, denn wenn ich jetzt noch anfange, mehr Gerichte aufzuzählen und vielleicht auch noch die Rezepte dazu, würde ich einfach den Rahmen dieser Sendung sprengen. Die genauen Angaben der Zutaten zum präsentierten Gericht findet ihr wie gewohnt im Beitrag zur aktuellen Sendung. Somit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt.